Wenn das Leben dich zwingt, Scheiße zu essen, du kannst Scheiße verdünnen, dann schmeckt Scheiße nicht mehr so wie Scheiße. Aber du musst das länger essen. Oder du reißt diese Scheiße aus deinem Leben. Der Wodka wirkt, ich nehme den Schlüssel, geh raus, steig in den Wagen, fahr los, fahr runter zur Bushaltestelle und da warten sie schon. Wir besaufen uns, bis wir kaum stehen können und dann polieren wir uns gegenseitig die Fresse.